nächstes spielen wir ein Stück. Das soll nicht ein sozusagen aufhören, um seinen Lachen auf den Text hin zu ernst nehmen. Das heißt, der letzte Tanz.